und ging ich unter, allerlei am Weg ich fand. Valeri, Valera und Juhai, Rassassa, bester Schatz, denn du weißt es ja. Valeri, Valera und Juhai, Rassassa, bester Schatz, denn du weißt es ja. Brüder, lasst die Gläser klingen, denn der Muskateller-Wein wird vom langen Stehen sauer, ausgetrunken muss er sein. Valeri, Valera und Juhai, Rassassa, bester Schatz, denn du weißt es ja. Valeri, Valera und Juhai, Rassassa, bester Schatz, denn du weißt es ja. Und die Bracken und die Bellen und die Füchse und die Knallt, rote Hirsche wollen wir jagen in dem grünen, grünen Wald. Valeri, Valera und Juhai, Rassassa, bester Schatz, denn du weißt es ja. Valeri, Valera und Juhai, Rassassa, bester Schatz, denn du weißt es ja. Valeri, Valera und Juhai, Rassassa,